وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الحدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة دلالة، وكل دلالة في النار. Für diejenigen, die das zum ersten Mal diese Khutbatul Haja hören, wir lesen das immer am Anfang vor, weil der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam das, bevor er Predigten gehalten hat, auch so gemacht hat. Und einmal können wir das, inshallah, die Übersetzung davon vorlesen, dass jeder auch weiß, was das bedeutet, warum wir das machen. Und zwar bedeutet das in der Übersetzung jetzt: Im Namen Allahs, des Barmherzigen, des Erbarmers, alles Lob gebührt Allah. Wir danken ihm, erstreben seine Hilfe und bitten um seine Vergebung. Und wir suchen Zuflucht bei ihm vor dem Übel unserer eigenen Seelen und vor unseren Missetaten, also vor unseren Sünden. Wen Allah recht leitet, der wird nie irre gehen. Wen Allah irre führt, für den wird es keine andere Leitung geben. Ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah. Nur er ist es wert, angebetet zu werden. Er ist einzig und hat keinen Partner. Und ich bezeuge, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahs Frieden und Segen sein auf ihm, sein Diener und Gesandter ist. O, die ihr glaubt, fürchtet Allah in geziemender Furcht und sterbet nicht, außer ihr seid Gott ergeben. Das heißt, sterbt nicht anders als Muslime. O, ihr Menschen, fürchtet euren Herrn, der euch aus einem einzigen Wesen erschaffen hat. Aus diesem erschuf er ihm die Gefährtin. Und aus beiden ließ er viele Männer und Frauen sich vermehren. Fürchtet Allah, in dessen Namen ihr einander bittet. Und fürchtet ihn besonders in der Pflege der Verwandtschaftsbande. Wahrlich, Allah wacht über euch. O, die ihr glaubt, fürchtet Allah und redet das rechte Wort. Er wird eure Werke recht machen für euch und euch eure Sünden vergeben. Und wer Allah und seinen Gesandten, sallallahu alaihi wasallam, gehorcht, wird gewiss einen gewaltigen Erfolg erreichen. Wahrlich, das beste Wort ist das Wort Allahs. Der beste Weg ist der Weg Mohammeds. Die schlechteste Sache ist die Neuerung in der Religion. Und jede Neuerung ist eine Bid'ah. Und jede Bid'ah ist ein Irrgehen. Und jedes Irrgehen ist wiederum im Feuer. Wir kommen jetzt inshallah zu dem Vortrag, den wir heute vorbereitet haben. Und wie gesagt, normal hätte ich das jetzt auf Deutsch vernünftig jetzt machen können. Deswegen wird das ab und zu ein bisschen länger dauern, weil das jetzt alles hier auf Englisch ist. Aber khair inshallah. Wir haben die letzten Male über Dajjal, über Isa a.s. teilweise gesprochen und über Mahdi. Und deswegen ist es jetzt angebracht, weil das zusammenpasst, dass wir über den Propheten Isa a.s. sprechen, über Jesus. Und bevor wir über ihn sprechen werden, werden wir, damit wir das auch wissen, über Maryam, seine Mutter, werden wir sprechen. Warum sprechen wir darüber? Nicht nur, um uns das als Gute-Nacht-Geschichte anzuhören oder solche Sachen, sondern die Muslime heutzutage, die brauchen Vorbilder. Die brauchen Rollenmodelle, wo die sich mit identifizieren können und wo die auch versuchen sollen, diese nachzuahmen. Und die Frauen, die heute natürlich gezeigt werden, im Fernsehen oder in den Medien, sind schlechte Frauen. Sind keine Frauen, die man sich als Vorbild nehmen sollte. Und wir haben schon mal darüber gesprochen, diese Frauen, wir geben unseren Frauen Wert, auch wenn diese Leute was anderes behaupten, doch diese Frauen haben keinen Wert. Deren Wert ist 1,50 Euro, 30 Cent. Warum? Die zeigen sich nackt für ein Shampoo, was 1,50 Euro ist, auf allen möglichen Plakaten. Oder für ein H&M-Oberteil, was 15 Euro ist, zeigen sie sich auch nackt. Deswegen, unsere Frauen haben Wert. Und damit wir sehen, wie die beste Frau war, die jemals auf diesem Planeten gewandert ist, werden wir uns Maryam, die Mutter von Isa a.s., angucken. Einmal kam eine Delegation, das heißt eine Truppe von Menschen aus Nagran zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und sie haben halt ihre Behauptung gemacht, weil sie Christen waren, über diese Dreifaltigkeit, dass Allah subhanahu wa ta'ala einer von dreien ist und dass Jesus, ihr wisst diese Sachen, Jesus der Vater, der Sohn und der Heilige Geist, diese Sachen haben sie halt behauptet. Und das ist, warum Allah subhanahu wa ta'ala unter anderem die Verse herabgesandt hat, die diese Sache abweisen, die Dreifaltigkeit oder Trinität, wie das auch genannt wird. Und wir werden sehen, denn Allah subhanahu wa ta'ala bestätigt das im Koran, dass er die Familie von Imran, und von ihr stammt ja Maryam, dass er sie vor allen Welten auserwählt hat. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, in der ungefähren Bedeutung, ich mache das jetzt aus dem Kopf, weil hier steht der Vers nicht. Allah hat Adam, Noah, die Familie von Ibrahim und die Familie von Imran über alle Welten auserwählt. Oder vor allen Welten auserwählt. Und ihre Nachkommen sind von einer von dem anderen. Und Allah ist allhörend und allwissend. Und deswegen sehen wir erstmal die Vorzüglichkeit von Isa a.s. Dass er von der Linie von Imran stammt, weil die Mutter von Isa a.s., Maryam, ist die Tochter von Imran. Und Imran ist, wie genau auch wie Ibrahim und Nuh und Adam a.s., vor allen Welten auserwählt worden von Allah subhanahu wa ta'ala. Und wenn man jetzt zum Beispiel sagt, ja, warum wurde jetzt nicht Muhammad sallallahu alaihi wasallam erwähnt? Oder was ist mit Yusuf? Oder was ist mit Moses? Und so weiter. Diese ganzen Namen, die hier erwähnt wurden, decken alle Propheten ab. Das bedeutet, die Propheten sind die Nachkommen von diesen Namen. Irgendwo, entweder von Ibrahim alaihi wasallam oder von dem. Auf jeden Fall sind alle Propheten mit diesen Namen abgedeckt. Und das ist eine Vorzüglichkeit. Kommen wir zu der Familiengeschichte von Maryam. Und zwar ist es so, dass der Prophet Zakaria a.s. seine Schwägerin, also von seiner Frau, die Schwester, hatte eine Tochter. Und diese Tochter hieß Hinna oder Hanna. Und sie war verheiratet mit Imran. Ja, diese Frau war verheiratet mit Imran und er war ein Führer der Israeliten, der Benu Israel. Er war ein Führer von denen. Das heißt, er war sehr angesehen, fromm, nobel, eine sehr gute und starke Familie. Und Imran und Hanna waren verheiratet und waren für viele Jahre, waren über mehrere Jahre hinweg, hatten sie kein Kind. Sie hatten kein Kind. Und jedes Mal, als Hanna eine Mutter mit ihrem Kind sah, ist ihre Sehnsucht nach einem Kind, dass sie ein Kind will, noch mehr gewachsen. Und die Jahre vergingen, obwohl die Jahre vergingen, hat sie niemals die Hoffnung auf ein Kind verloren. Und das ist auch eine Sache, was wir auch, weil wir wollen das ja auch machen, dass wir auch Nutzen aus diesen Sachen ziehen. Egal in welcher Situation man sich befindet, egal wie aussichtslos die Lage erscheinen mag, egal wie schlecht man sich vielleicht selber vorkommt, man soll niemals die Hoffnung aufgeben, dass Allah subhanahu wa ta'ala eine Tür aufmacht. Und eine Tür, von wo man niemals erwartet hat, dass eine Tür aufgeht. Nur man darf die Hoffnung nicht verlieren. Denn Allah subhanahu wa ta'ala sagt auch sinngemäß in Surah Yusuf, nur das ungläubige Volk verliert die Hoffnung auf Allah. Nur die Ungläubigen verlieren die Hoffnung auf Allah. Das heißt, man soll niemals die Hoffnung verlieren. Aber das heißt auch nicht, man soll sich in Sicherheit wägen. Denn wir von Ahlus Sunnah sind immer in der Mitte zwischen Hoffnung und Angst. Diese Waage muss immer gleich sein. Wenn ein Flügel überwiegt, zum Beispiel der Hoffnung, dass man sagt, ach, kein Problem, ich komme sowieso, Jannat, ich habe Hoffnung, dann stürzt man ab. Wenn die Angst überwiegt, dass man sagt, ich komme niemals, Jannah, egal was ich mache, dann stürzt man auch ab. Man muss immer in der Waage sein. Und man darf niemals die Hoffnung auf Allah subhanahu wa ta'ala verlieren. Und sie glaubte daran, dass Allah subhanahu wa ta'ala sie eines Tages mit einem Kind belohnen wird. Und diesem Kind würde sie dann all ihre mütterliche Liebe zeigen. Und sie hat sich dann zum Herrn der Welten, zu Allah, gewandt und ihn darum gefleht, ihn angefleht, ein Kind zu schenken. Und das ist auch wieder ein Nutzen. Wenn wir die Leute von damals betrachten, von den früheren Generationen, die vor uns waren, die waren viel gläubiger als wir. Die haben viel mehr Kontakt oder Dua, also Bittgebete zu Allah gemacht, wegen kleinen Sachen. Und wir haben heute diese Sache nicht ganz abgerissen, aber wir machen das wirklich, wenn wir was Heftiges brauchen. Nicht für Kleinigkeiten. Wir sollen Allah subhanahu wa ta'ala für Kleinigkeiten sogar bitten. Sogar wenn unser Schuh kaputt ist. Oder sogar wenn irgendeine Sache, was nicht stimmt, vielleicht mit dem Kleid oder irgendwas, mit den Anziehsachen, dass man sagt, Allah subhanahu wa ta'ala, bitte hilf mir dabei, dass ich was dafür mache, dass das heile geht. Aber natürlich nicht, dass man jetzt sagt, Allah bitte mach das Loch zu. Man muss auch was machen. Dass man Allah aber bittet, die Mittel zu tun, damit diese Sachen funktionieren. Und was ist der Nutzen davon? Wenn man immer im Kontakt mit Allah ist, ja, wenn man ihm immer bittet, um jede Sache, kräftig auch Iman. Bitte? Kräftig auch dann den Iman. Natürlich, das stärkt den Iman und das wird auch von schlechten Taten wegbringen. Weil wie willst du? Du bist in einer schlechten Umgebung, zum Beispiel du siehst schlechte Sachen und du sagst, Allah beschütze mich davor. Wie willst du überhaupt dann da reinkommen? Wenn du immer in diesem Kontakt bist mit Allah subhanahu wa ta'ala. Und wie gesagt, sie hat um ein Kind gefleht. Sie hat Allah angefleht und sie hat ihm sogar geschworen, sie hat Allah geschworen, wenn sie ein Kind von ihm bekommt, dann wird sie es opfern für ihn. Nicht opfern, dass sie es töten wird, sondern opfern in seinem Dienst. Das heißt, sie wird es abgeben, dass dieses Kind nur im Dienst für Allah ist. In der Masjid, also im Tempel, damals in Jerusalem. Sie hat gesagt, ich werde dann, wenn du mir ein Kind gibst, ich werde das für dich im Dienst geben, dass das für dich arbeiten soll. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat ihr diese Sache, diese Bitte gewährt. Und als sie dann merkte, dass sie schwanger war, dachte sie, dass sie die glücklichste Frau auf der Erde ist. Und sie hat Allah subhanahu wa ta'ala viel gedankt für diese Sache. Und auch ihr Mann, Imran, war sehr glücklich, dass sie schwanger ist und war sehr dankbar für Allah subhanahu wa ta'alas Barmherzigkeit. Aber wie auch immer, während Hannah schwanger war, ist Imran gestorben. Imran ist während der Schwangerschaft gestorben. Und Hannah hat sehr viel darüber geweint. Denn sie beide haben sich ja so stark nach einem Kind gesehnt und sie wusste, mein Mann wird das nicht mehr erleben. Und deswegen war sie sehr traurig. Und hier ist wieder ein Nutzen für uns. Wir sehen, dass die Muttaqun, das heißt die richtig gottesfürchtigen Menschen, geprüft wurden von Allah subhanahu wa ta'ala. Ja? Die Frau und ihr Mann haben sich richtig gesehnt. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat Imran auserwählt, vor allen Welten. Und trotzdem hat er ihn sterben lassen, bevor er Maryam sah, bevor er das Kind sah. Was können wir dann sagen? Wenn uns Kleinigkeiten passieren, sagen wir sofort, alles ist schief, von Allah ist alles so und so und jenes und dieses. Sogar die Gottesfürchtigen wurden geprüft. Was können wir dann sagen? Dann ist natürlich, dass wir geprüft werden. Und die Prüfung soll für uns nicht ein Leid sein, dass in der Prüfung sollen wir was Gutes sehen. Wenn wir eine Prüfung haben und diese dann vernünftig bestehen, mit Geduld, so wird Allah subhanahu wa ta'ala uns sogar noch belohnen dafür. Das heißt, wir sollen nicht traurig sein über eine Sache. Wir sollen versuchen, den Nutzen darin zu sehen und dass wir etwas Gutes darin sehen. Sowieso, das alles ist eine Prüfung. Dieses ganze Leben ist eine Prüfung. Deswegen sollen wir immer versuchen, das Gute darin zu sehen. Hannah auf jeden Fall gebar dann ein Mädchen. Und wieder wandte sie sich Allah subhanahu wa ta'ala im Gebet zu. Und das steht in Sure 3, Vers 36, was sie dann sagte. Sie sagte, als sie dann zur Welt gebracht hatte, also als Hannah Maryam zur Welt gebracht hatte, sagte sie, mein Herr, ich habe ein Mädchen zur Welt gebracht. Und Allah wusste sehr wohl, was sie zur Welt gebracht hatte. Und der Knabe ist nicht wie das Mädchen. Ich habe sie Maryam genannt. Und ich stelle sie und ihre Nachkommenschaft unter deinen Schutz vor dem gesteinigten Satan. Das Problem war jetzt, das Problem war jetzt, was Hanna hatte. Sie ging davon aus, dass wenn sie schwanger ist, dass sie einen Jungen bekommen wird. Ja, sie ging davon aus, dass sie einen Jungen bekommen wird, weil nur für Jungs war es erlaubt, im Dienst im Tempel zu sein. Für Mädchen war das verboten. Und sie hatte jetzt ein Problem, weil sie hat einen Schwur zu Allah SWT gemacht oder ein Versprechen abgegeben und konnte dieses nach ihrer Sicht nicht erfüllen. Auf jeden Fall war sie darüber sehr besorgt, aber von ihrer Schwester, der Ehemann, Zakaria, der ja auch ein Prophet ist, hat sie getröstet und hat zu ihr gesagt, Allah SWT weiß ganz genau, weiß am besten, was er dir für ein Kind, für ein Geschlecht beschert hat. Und er war sehr, er hat es sehr geschätzt, dass sie ihm dieses Opfer bringen wollte. Dass sie Allah dieses Opfer bringen wollte. Und das ist auch ein Nutzen für uns, wenn wir einen Bruder oder eine Schwester, mit der wir natürlich Kontakt haben dürfen, sehen, die verzweifelt ist, dann sollen wir auch versuchen, die Leute zu trösten und nicht noch mehr runterzumachen. Wenn die vielleicht auch schlechte Personen sind, dass wir nicht dann sagen, das alles sowieso wegen dir passiert, du bist sowieso so und jenes und dieses, sondern dass wir, genau, nicht zu viel Druck, sondern dass wir zeigen, es gibt, wie wir auch gesagt haben, Hoffnung. Komm zurück. Denn die Tür für Allahs Reue, für seine Barmherzigkeit ist immer offen. Ist immer offen. Ja? Und deswegen sollen wir dann zeigen, komm zurück. Auf jeden Fall hat sie dann das Kind genommen, es in einen Schal gewickelt und den Älteren im Tempel ausgeliefert oder abgegeben. Und dieses Kind war ja von dem früheren geliebten Führer von Imran. Und jeder wollte jetzt unbedingt ihr Wali sein, das heißt ihr Vormund. Jeder wollte von diesem Kind der Vormund sein, weil das was Angesehenes ist, weil dieses Kind kommt aus einer angesehenen Familie. Und Zakaria sagte zu den Älteren, ich bin der Ehemann von ihrer Tante mütterlicherseits. Das heißt, von dem Baby, Tante mütterlicherseits, bin ich der Ehemann. Und ich bin der, der die nächste Verwandtschaft zu ihr im Tempel hat. Und deswegen werde ich mir sowieso am meisten Acht auf dieses Kind geben. Deswegen soll ich Wali sein. Ja, das wollte er damit sagen. Aber sie haben gesagt, nein. Unser Brauch ist es, dass wir Lose ziehen. Die haben dann diese Grashalme genommen, ja, sowas wie Grashalme, und haben gesagt, wir schmeißen das in den Fluss, und von wem das Grashalm oben bleibt, der soll Wali sein. Und das haben sie dann auch gemacht, und Zakarias Grashalm blieb oben, und alle anderen sind abgetaucht, und dann waren sie damit einverstanden, dass sie haben das als Urteil von Allah SWT gesehen, und sie haben sich alle dem unterworfen, dass er ihr Vormund sein wird. Dass er auf sie aufpassen wird. Und das hat er dann auch gemacht. Und jetzt hier werden wir auch sehen, was für einen hohen Status Maryam hat als Frau. Was für einen hohen Status sie hat. Zakaria hat dafür gesorgt, hat sichergestellt, dass kein Mann Zugang zu Maryam hat. Dass keiner Zugang zu ihr im Tempel hat, in der Masjid. Und Zakaria hat einen extra Raum gebaut, einen separaten Raum, abgetrennt, für sie in dem Tempel hat er gebaut. Und während sie aufwuchs, hat sie immer in Gebet und im Gedenken an Allah ihre Zeit verbracht. Sie hat immer ihre Zeit im Gebet an Allah, im Zikr an Allah verbracht. Und das ist auch wieder ein Nutzen für uns. Wenn wir Kinder haben, sollen wir von klein auf versuchen, dass sie mit Gebet beschäftigt sind, mit guten Sachen beschäftigt sind, dass sie immer eine Nähe zu Allah SWT spüren. Schon von klein auf, weil dann werden sie richtig stark, wenn sie erwachsen sind. Und Zakaria hat sie täglich besucht, um zu sehen, ob sie irgendwelche Bedürfnisse hat, ob sie irgendwas braucht. Und eines Tages kam er rein und war sehr überrascht, dass er frische Früchte bei ihr vorgefunden hat, die aber außerhalb dieser Saison waren. Das heißt, zu dieser Saison gab es diese Früchte eigentlich gar nicht. Ja? Das heißt, wie wenn wir jetzt zum Beispiel Wassermelone, das gibt es jetzt nicht. Und so war das bei ihm auch. Er ist reingekommen und hat Früchte vorgefunden, Obst vorgefunden, was außerhalb der Saison ist. Und er wusste, er war der Einzige, der in diesen Raum eintreten kann. Und dann hat er sie gefragt, woher kommt das? Wie ist das dahin? Also woher hast du diese Sachen? Und sie hat ihm geantwortet, Allah subhanahu wa ta'ala versorgt, wen er will. Und da wusste Zakaria, da hat er verstanden, dass Allah subhanahu wa ta'ala sie in Stufen, Maryam in Stufen, erhoben hat. Dass er sie über die anderen Frauen erhoben hat in Stufen. Weil Allah subhanahu wa ta'ala hat sie versorgt mit diesen Gaben. Und danach hat Zakaria noch mehr Zeit mit ihr verbracht und hat sie auch, hat ihr auch Sachen beigebracht und sie auch recht geleitet. Und Maryam ist aufgewachsen als eine richtige Anbeterin Allahs. Also sie hat richtig Allah angebetet. Sie war sehr stark darin. Und sie hat ihn Tag und Nacht angebetet. Also sie war eine richtig reine, ehrenhafte Frau. Von klein an oder von erst klein an. Ein gewisses Alter? Von klein an. Weil sie wurde ja schon als Baby abgegeben. Schon von klein an war sie nur mit Gebet, mit Allah subhanahu wa ta'ala beschäftigt. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat auch Ahadith über Maryam überliefert, um zu zeigen, was für einen hohen Status sie hat. Es wird von Abu Huraira radiallahu anhu berichtet, dass der Gesandte Allahs sallallahu alaihi wasallam sagte, es gibt keinen Neugeborenen, er sagt, es gibt keinen Neugeborenen, der nicht bei seiner Geburt von Satan, von Shaitan berührt wird. Es gibt keinen Neugeborenen, der nicht bei seiner Geburt von Shaitan berührt wird. Und er aufgrund der Berührung durch den Satan zu schreien beginnt. Das heißt, der Shaitan berührt dieses Baby und dann schreit das Baby. Ja? Dann schreit es. Nur der Sohn von Maryam und seine Mutter sind die Ausnahme davon. Der Prophet sagt es, nur Isa a.s. und Maryam sind davor ausgenommen. Isa, ein Mann, und Maryam, die einzige Frau, die davon ausgenommen ist. Die nicht geweint haben? Die nicht von Shaitan berührt wurden. Bei der Geburt. Ja. Und wir sehen natürlich, dass das eine sehr heftige Sache ist, weil guck mal, wie viele Menschen es gibt und nur diese beiden. Weiter in einem anderen Hadith sagt Ali radiallahu anhu, berichtet er, ich hörte den Gesandten Allahs sallallahu alaihi wasallam sagen, Maryam bint Imran war die beste Frau in ihrer Zeit. Er hat gesagt, war die beste Frau in ihrer Zeit. Und Khadija bint Huwailid war die beste Frau in ihrer Zeit. Also seine Ehefrau Khadija war die beste in ihrer Zeit. Aber Maryam war zu ihrer Zeit die beste Frau, die es jemals gab. Und auch, wir haben ja gesehen, von Shaitan nicht bei der Geburt berührt worden zu sein. Das ist eine sehr gewaltige Sache. Eines Tages hat Maryam natürlich Nachricht bekommen, dass sie Isa a.s. gebären wird. Während Maryam am Beten war, in der Masjid, kam ein Engel vor ihr, in Gestalt eines Mannes. Und sie war natürlich total geschockt und sie war voll mit Angst und Terror, also wie wenn jemand terrorisiert ist. Sie war eine ganz zarte Frau, die nur mit Gebet beschäftigt ist. Und dann kommt ein Mann in Gestalt eines Engels und sie ist voll unter Schock. Und dann sagte sie zu ihm, zu diesem Engel, aber sie denkt natürlich, das ist einfach ein normaler Mann. Sie weiß ja nicht, worum es überhaupt geht. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt in Surah Maryam, und gedenke im Buch Maryams, als sie sich von ihren... Moment. Genau. In Vers 18. Als dieser... Ja, in Vers 17. Sie nahm sich einen Vorhang vor ihn. Da sandten wir unseren Geist zu ihr. Er stellte sich ihr als wohlgestaltetes menschliches Wesen dar. Jibril a.s. war das. Sie sagte, ich suche beim Allerbarmer Schutz vor dir, wenn du gottesfürchtig bist. Er sagte, ich bin nur der Gesandte deines Herrn, um dir einen lauteren Jungen zu schenken. Sie sagte, wie soll mir ein Junge gegeben werden, wo mich doch kein menschliches Wesen berührt hat und ich keine Hure bin. Er sagte, so wird es sein. Dein Herr sagt, das ist mir ein leichtes und damit wir ihn zu einem Zeichen für die Menschen und zu einer Barmherzigkeit von uns machen. Und es ist eine beschlossene Angelegenheit. Das heißt, Jibril ist gekommen, um mir diese Sache zu berichten und er hat gesagt, diese Sache ist schon beschlossen, das steht schon fest. Aber als erstes, als sie ihn gesehen hat, hat sie Zuflucht bei dem Allerbarmer vor ihm gesucht. Und sie hat gesagt, wenn du gottesfürchtig bist. Das ist auch eine gute Sache, was wir uns als Nutzen ziehen können. Wenn jemand zu dir sagt, ittaqillah, fürchte Allah, Egal wer das ist, auch wenn du augenscheinlich denkst, er ist in Iman unter dir. Ja, wenn du auch denkst, er ist unter dir. Wenn du eine Sünde machst und er dir sagt, fürchte Allah, wieso machst du das? Zum Beispiel du rauchst, er selber raucht jeden Tag vielleicht, du rauchst einmal und er sagt zu dir, fürchte Allah, wieso machst du das? Dann sag nicht, was willst du denn von mir? Du rauchst doch nonstop so. Nimm das als Geschenk. Nimm das als Geschenk, dass er dir das gesagt hat. Weil vielleicht hat Allah subhanahu wa ta'ala ihn geschickt. Vielleicht will Allah subhanahu wa ta'ala dich damit beschützen, dass dich einer daran erinnert und dir sagt, guck mal, fürchte Allah. Nimm das an und sag, Barakallahu fikum oder Jazakallahu khairan, möge Allah dich belohnen und lass dann diese schlechte Tat. Dass man immer die Leute wirklich damit konfrontiert und sagt, fürchte Allah, mach das nicht. Und dann, inshallah, werden die das auch lassen. Aber man soll das auch annehmen und nicht sagen, ah, der ist von Ahl Bidah oder der ist so, der ist so, der ist jenes und dies. Wenn du eine Sünde machst und das ist eine Sünde und der sagt dir, mach das nicht, dann mach das nicht. Und sie sagte natürlich zu ihm, erstmal sagte Jibril a.s. zu ihr, so nach dem Motto, hab keine Angst, ich bin nur ein Gesandter Allahs und ich gebe die Botschaft von einem rechtschaffenen Sohn. Dann sagte sie, wie soll mir ein Sohn gegeben werden? Weil für sie war das überraschend, weil sie hat nie mit einem Mann Kontakt gehabt, gar nicht. Nur mit Zakaria. Wie soll mir ein Sohn gegeben werden, wenn mich kein Mann berührt hat und ich bin kein Hure? Wie soll das gehen? Und dann hat er gesagt, das ist ein leichtes für Allah und das ist eine beschlossene Sache. Ich sag dir das nur als Information. Und die Geburt von Jesus lief dann wie folgt ab, beziehungsweise die Schwangerschaft dann auch. Erstmal hat dieser Besuch von dem Engel Jibril Maryam sehr viel Sorge bereitet. Das hat ihr sehr viel Sorge bereitet, weil sie wusste jetzt nicht, was wird passieren. Und die Sorge wurde immer mehr, indem die Monate auch vergingen. Und dann hat sie auch gesagt, erstmal hat sich die Frage gestellt, wie kann ich ein Kind bekommen, ohne einen Ehemann zu haben? Wie soll das gehen? Und dann, als sie gespürt hat, dass ein Kind in ihr war, weil sie dann zum Beispiel die dritte halt gespürt hat von dem Baby, war sie sehr schweren Herzens, hatte sie ein sehr schweres Herz, also das hat ihr sehr weh getan, diese Schwangerschaft, seelisch jetzt. Das war für sie sehr schlecht, weil sie war eine ehrenhafte Frau und die Leute würden über sie reden und solche Sachen. Und dann hat sie die Masjid verlassen und ging nach Nazareth. In dieser Stadt wurde sie auch geboren. Und diese Furcht hat sie aber nicht verlassen. Die Furcht hat sie nicht verlassen, denn sie war von einer noblen, frommen, gottesfürchtigen Familie. Und ihr Vater war ein guter Mann, war kein schlechter Mensch. Und ihre Mutter war eine reine Frau, auch eine reine Frau. Und sie hat sich gedacht, wie kann ich die Zungen davon abhalten, dass sie über meine Ehre jetzt herlästern werden. Weil wenn ich mit einem Kind zurückkomme, die Leute werden klar sofort sagen, du kannst erzählen, was du willst, die Leute sehen und die werden sagen, 1 plus 1 werden die zusammenzählen. Aber nachdem viele Monate vergangen sind, konnte sie diesen Stress, diesen mentalen Stress nicht mehr aushalten. Und auch mit einem schweren Mutterschoß, das heißt, ihr Kind war schon jetzt, die Schwangerschaft war schon vorangeschritten, hat sie Nazareth auch verlassen und sie wusste nicht, wo sie hingehen soll. Ja, sie wusste nicht, wo sie hingehen soll. Und das hat sie sehr depressiv gemacht, diese Sache, oder die Situation war sehr depressiv für sie. Und sie ist, während die Wehen dann sie überkommen haben, ist sie zu einem Stamm gegangen von einer Dattelpalme. Das heißt, eine ausgetrocknete Dattelpalme oder ein ausgetrockneter Dattelbaum. Dort hat sie die Wehen hingebracht, sie ist dann dorthin gegangen, hat sich dort dann niedergelassen und während dieser Zeit war sie dann sehr fertig. Aber dann, so heißt es im Koran, sie sagte halt, während sie diese Wehen bekommen hat, also diese im Koran steht, die Wehen ließen sie zum Palmenstamm gehen. Sie sagte, oh, wäre ich doch zuvor gestorben und ganz und gar in Vergessenheit geraten. Das heißt, sie hätte sich jetzt in diesem Moment gewünscht, am liebsten tot zu sein. Diese Sorge, woher das Kind, was werden die Leute sagen, und dann noch die Schmerzen, die kennt sowas gar nicht. Die ist eine Frau, die nur mit Gebet beschäftigt ist. Die hat von solchen Sachen überhaupt gar keine Ahnung gehabt. Also nicht jetzt, dass sie nicht weiß, woher Kinder kommen, aber sie war nur eine ganz zarte Frau. Und da rief er ihr von unten herzu: Sei nicht traurig, dein Herr hat ja unter dir ein Bächlein geschaffen. Und schüttle zu dir den Palmenstamm, so lässt er frische, reife Datteln auf dich herabfallen. Das heißt, obwohl das eigentlich ausgetrocknet war, hat sie dann daran geschüttelt und dann kam für sie Versorgung. Das heißt, Datteln kamen dann für sie. So iss und trink und sei frohen Mutes. Und wenn du nun jemanden von den Menschen sehen solltest, dann sag, das heißt, egal wen sie sieht, soll sie Folgendes sagen: Ich habe dem Allerbarmer Fasten gelobt. So werde ich heute mit keinem Menschenwesen sprechen. Ja, sie hat dann gesagt, also von unten wurde ihr zugerufen: Sag, dass du zu niemandem sprechen wirst, weil du fastest. Wenn die Leute dich auf etwas ansprechen, du kannst nicht reden. Und dann hat sie halt das Kind ausgetragen und hatte nun Isa a.s. bei sich. Und jetzt musste sie ja früher oder später irgendwann zur Stadt zurück und sich dieser Konfrontation stellen. Und Maryam entschied sich dann auch dafür, zur Stadt zurückzukehren. Aber ihre Ängste kamen dann natürlich zurück. Jetzt werde ich mit dem Kind kommen, was werden jetzt die Leute reden? Über meine Ehre, über meine Familie, alles Mögliche. Was wird mit mir passieren? Was wird sie den Leuten sagen? Weil auf diese Sache stand auch die Todesstrafe. Muss man auch bedenken. Damals. Und das Baby hat dann halt zu ihr gesagt: Egal wen du siehst, sag, du bist am Fasten, dass du nicht reden darfst. Und als das Baby zu ihr gesprochen hat, als Isa a.s. zu ihr gesprochen hat, hat sie sich mit diesem Wunder sehr gestärkt gefühlt und erleichtert gefühlt, weil sie wusste, Allah subhanahu wa ta'ala wird das jetzt irgendwie klären, weil ein Baby, stell dir mal vor, ja, ein Baby, du weißt, wie ein Baby ist, ein Säugling, und das spricht, das ist eine ganz heftige Sache, das ist ein Mujize von Allah subhanahu wa ta'ala, ein Wunder. Und wie sie halt erwartet hat, hat ihre Ankunft in der Stadt sehr viel für Aufruhr gesorgt. Sehr viel Aufruhr, weil sie war bekannt, sie war von einer bekannten Familie und auf einmal mit Kind kommt sie zurück. Und sie haben sie beschimpft. Sie haben diese Leute, sie haben Maryam beschimpft. Ja, egal, wir machen weiter, inshallah, mit unserem Vortrag. Sie haben Maryam beschimpft und sie haben zu ihr gesagt: Das ist eine heftige Sünde, was du machst. Und das ist eine gewaltige Tat, was du gemacht hast. Und sie, Maryam, hat mit ihren Fingern nur auf ihre Lippen gezeigt, dass sie nicht reden kann, und hat auf das Kind gezeigt, dass sie das Kind fragen sollen. Ja? Und dann haben die Menschen gesagt: Wie sollen wir zu einem neugeborenen Baby sprechen? Nach dem Motto: Willst du uns reinlegen? Was soll das? Was ist das? Ja. Aleikum salam. So nach dem Motto: Willst du uns auf den Arm nehmen? Was für eine Frechheit. Du machst noch so eine gewaltige Sünde und dann sagst du, wir sollen mit einem Baby sprechen. Ne? Aber zu ihrem Erstaunen fing das Kind an, klar und deutlich zu sprechen. Und es wurde Folgendes, das Kind sagte Folgendes zu den Menschen. Dann kam sie mit ihm zu ihrem Volk. Allah subhanahu wa ta'ala erwähnt das im Koran, auch in Surah Maryam. Dann kam sie mit ihm zu ihrem Volk, also mit Isa a.s. kam sie dann zu ihrem Volk. Ihn mit sich tragend. Sie sagten: O Maryam, du hast da ja etwas Unerhörtes begangen. Ja, eine gewaltige Sache, was du gemacht hast. O Schwester Haruns, dein Vater war doch kein sündiger Mann. Noch war deine Mutter eine Hure. Das heißt, wie konntest du so tief sinken? Dein Vater war so hoch, deine Mutter war so hoch und mit dir ist das passiert. Da zeigte sie auf ihn und sie sagten: Wie können wir mit jemandem sprechen, der noch ein Kind in der Wiege ist, das heißt ein Säugling? Wie können wir mit dem sprechen? Er sagte, also Isa sagte dann, a.s., er sagte dann zu ihnen: ich bin wahrlich Allahs Diener. Er hat mir die Schrift gegeben und mich zu einem Propheten gemacht. Und gesegnet hat er mich gemacht, wo immer ich bin. Und angeordnet hat er mir, das Gebet zu verrichten und die Abgabe, die Zakat, zu entrichten, solange ich lebe. Und gütig gegen meine Mutter zu sein. Und er hat mich weder gewalttätig noch unglücklich gemacht. Und der Friede sei auf mir am Tag, da ich geboren wurde, und am Tag, da ich sterbe, und am Tag, da ich wieder zum Leben auferweckt werde. Das ist Isa, der Sohn Mariams. Er ist das Wort der Wahrheit, woran sie zweifeln. Das heißt, als sie dann diese Sache, als dann Isa a.s. diese Worte zu ihnen sagte, haben die Leute sofort realisiert, dass dieses Kind ein ganz besonderes Kind ist. Dass dieses Kind ein ganz, sowas gibt's nicht. Das gibt's, aber natürlich ist das nicht üblich, dass ein Säugling spricht. Ja, stellt euch das mal vor, wie das ist. Ein Kind lernt sprechen, vernünftig, verständliche Sachen zu sagen, mit 4, 5, 6 Jahren, dass es vernünftig redet. Sogar wenn ihr seht, mit 6 die Kinder in der Grundschule, die können auch noch nicht, also die sind natürlich nicht auf so einem Niveau wie andere Kinder, wie schon Jugendliche oder, keine Ahnung, Erwachsene. Und dieses Kind sagt solche Sätze, ich bin Allahs Diener und so und so und so. Und da haben sie sofort natürlich erkannt, dieses Kind ist ein ganz besonderes Kind. Und sie haben gewusst, sie haben dann realisiert, für Allah subhanahu wa ta'ala ist es ein leichtes, dass sie dann schwanger wurde. Denn er sagt einfach zu einer Sache, sei, und so ist es. Und manche, da waren natürlich aber auch manche von den Juden, die dieses Gerede als einen Trick ansahen. Als einen Trick ansahen und das nicht akzeptiert haben. Und sie konnten... Und Mariam konnte nicht mehr in Nazareth bleiben, ohne halt beschimpft zu werden von diesen paar Leuten. Und das war die Geschichte von Mariam und das war die Geburt von Isa a.s. Und das nächste Mal werden wir über Isa a.s. dann an sich sprechen. Wenn es dazu Fragen gibt, Verständnisfragen, so könnt ihr fragen. Inshallah, wenn wir das beantworten können. Hatte Mariam Geschwister? Allah Alim weiß ich nicht. Die Juden haben jetzt für ihre Schwester Harut. Dann ja. Genau. Und noch eine Sache. Nächste Woche, wir haben jetzt das Gebet in der Moschee gemacht. Dann wird das zu spät mit dem Vortrag. Wir werden uns ganz normal hier treffen zum Vortrag um 8 Uhr. Ja? Also Vortrag 8 Uhr. Damit der Vortrag aus dem Motto um 8 Uhr anfängt. Ja, also Vortrag 8 Uhr. Das heißt 10 vor 8 in Shana Yisam. Was passiert da? Ja, das hat Dings da war gemacht. Komm nicht zu. Ja? Waren das Türken oder? Ja, Türken. Die dachten, die waren Türken. Jugendliche. Alhamdulillah.